Ja, herzlich willkommen zur 5. Ausgabe vom selfmedia.de Podcast. Ich bin René und Holger hat auch gerade ein Geräusch gemacht. Ich habe es gehört. Echt? Ja, dein Handy hat ein Geräusch gemacht. Hallo Holger. Hallo. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gequatscht und gar nicht aufgezeichnet. Hoffentlich kriegen wir noch ein paar Inhalte zusammen, aber ich glaube schon. Erste Mal mit dir alleine, wann warst du das letzte Mal hier? Wann haben wir das letzte Mal aufgezeichnet? Das ist schon sehr lange her. Oh, ne? Das war noch bei Maren, glaube ich. Ja, das heißt, Maren ist heute nicht dabei. Genau. Dann kommst du auch mal zu Wort. Ich gebe mir Mühe. Ja. Ich denke, wir haben auch ein passendes Thema dafür. Ja. Ist was Interessantes passiert in der Zeit, was wir wissen müssen? Ich habe eine neue Arbeitsstelle. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ansonsten, was passiert? Nee, der Winter ist eingebrochen. Der Winter ist eingebrochen. Ja. Oder sprichst du auch was Bestimmtes an? Nö. Gibt's was Bestimmtes? Nö. Ich habe nicht mehr so viel Angst beim Linksabbiegen. Ach so, okay, geht mittlerweile. Stimmt, ja. Wir hatten das Thema, was war das? War das der dritte? Ängste, glaube ich. Der dritte Podcast? Ja, müsst ihr euch anhören. Ja. Ja, Holgers Ängste, Marins Ängste und meine Ängste in einem Podcast. Ja. Ach, ich wollte die Eieruhr noch umdrehen. Weißt du warum? Damit wir nicht über eine Stunde kommen. Und du hast ja schon Angst, dass wir gerade mal die 20 Minuten schaffen. Aber ich denke mal schon, die kriegen wir hin. Ja, bei mir hat sich auch einiges getan. Eine etwas nicht so erfreuliche Geschichte. Da habe ich dir ja gerade erzählt. Ja. Ja. Aber drauf geschissen. Genau. Also, das hört sich jetzt an, das ist mir scheißegal, das ist es nicht, aber es lässt sich halt nicht ändern. Ja, und auch sehr positive Sachen. Kriegen wir bei diesen Ausdrücken jetzt wieder so ein expliziter? Nee, das braucht man nur, wenn wir ficken und blasen sagen. Also. Oh. Nee, explizit für die, die es nicht wissen, wäre die nicht so jugendfreie Variante. Genau. Ja. Nee, nicht wegen dem Wort mit Sch. Okay, ja. Also, das kannst du sagen, wenn es hier rausrutscht, ist es nicht weiter schlimm. Ja. Ich bearbeite da jetzt auch nichts nach. Okay. Wird nicht gepiept. Nee, nur wenn irgendwas ist, wo du Probleme bekommen könntest, dann würde ich mich erbarmen und dann noch ein Piepen drüber setzen. So, nee, ich bin vernünftig und anständig. Ja. Ja, mir sind aber auch positive Sachen widerfahren. Tut sich eine ganze Menge. Das habe ich dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Gibt es auch noch keinen Blogbeitrag drüber. Ich gehe in die Nachwuchsförderung, beruflich in die Nachwuchsförderung. Ich habe schon gelesen, ja. Aber noch nicht auf der Seite. Nee, noch nicht. Achso, bei Twitter bestimmt. Genau, richtig. Da sind wir schon fast beim Thema. Ja, genau, freue ich mich sehr drauf, wird sehr, sehr spannend. Ja. Ja, die nächsten 3 Jahre werden dann sehr aufregend. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Bildet ihr schon immer aus? Nee. Also das Unternehmen hat schon ausgebildet, aber das ist jetzt seit langem mal wieder. Mhm. Ja, genau. Die Wirtschaft geht bergauf? So in dem Sinne, oder wie? Nee, einfach, weil die Person, die wir uns da ausgesucht haben, sehr ambitioniert ist. Und, das war ja Praktikant. Genau, und wir der Meinung sind, dass er durchaus eine Chance verdient hat, die er auch nutzen wird. Ja. Ja. Und schon die ganzen Facebook-Accounts und so durchgeguckt. Da kommen wir gleich zu, ja. Nee, und dann habe ich noch eine andere Sache, eine sehr interessante, die steht nächste Woche an. Das passt auch gut zum Thema heute. Ich werde, das hat sich auch getwittert, nächste Woche bei einem Unternehmen sein, was 14.000 Mitarbeiter hat. Hm, wer könnte das sein? Ja, wir wollen es nicht verraten. Ach so. Und bin da eingeladen beim Marketingleiter. Und werde über Social Media sprechen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich werde was gibt es also, da zu besprechen? Im Prinzip geht es darum, möchte dem jetzt Unternehmen. Eine Community. Ne, was heißt eine Community? Er möchte im Social Media aktiv werden. Ne? Ist ja ein großes Thema im Moment. Ja. Und das ist übrigens auch unser heutiges Thema. Denn es wird gehen um, oder wir werden jetzt reden über Internetidentitäten und wie die im realen Leben zu behandeln sind. Ne? Also. Internetidentitäten jetzt speziell in Social Networks, also in sozialen Netzwerken, sprich Twitter, Yappie, Facebook und was es da alles gibt. Studi. Ja. Siehst du, und weil ich mich ja schon aufgrund meines kommenden Gesprächs ein bisschen vorbereitet habe, was denkst du, was das größte soziale Netzwerk? Facebook? Ja. Ich habe das Social Network gesehen. Achso, den Film? Ja. Mit Zuckerberg. The Facebook Founder. Genau. Aber der spielt da nicht mit, der wird dort gespielt. Genau, richtig. Und er hat selbst auch gesagt, er wird sich den Film nicht angucken, weil das Echt war irgendwie nicht? So schlecht mache, ist irgendwie. Ah, dann ist das hier so eine Trotzreaktion. Das guck ich mir. Ja, so in dem Sinne. Ach so, okay. Dann hat er gesehen. wenn das aus Trotz ist, dann hat er definitiv gesehen. Dann hat er sich sogar gekauft. Ich sag mal, ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt so schlecht gemacht wird oder so, sondern eher. Es wird erzählt wie sagt man? So eine Autobiografie von ihm oder also über ihn? Na, die Entstehung von Facebook und so ein bisschen sein Privatleben, sage ich mal. Und dann die Rechtslage zwischen seinem Partner und ihm. Ah. Und da geht es dann ständig um die Gerichtsverhandlung und wer hat was angefangen und wer hat wem die Idee geklaut oder auch nicht. Weil es zum Thema passt, weißt du, wie Facebook entstanden ist? So grob? Nur für die Leute, die jetzt Facebook nicht kennen, damit die so mal so kleine Hintergrundinformationen haben. Studenten oder so waren es, sind das bei denen? Ja, genau. Also dieses Facebook, das gibt es ja halt wirklich, das ist ja dieses Jahrbuch. Das ist das, wo daher kommt das, genau. Also da sind die ganzen Gesichter drin von den Leuten. Ach so, deswegen halt Facebook. Das ist Facebook. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wird Jahrbuch. Also ich möchte meinen, dass es so genannt wird. Ja, im Englischen heißt es bestimmt nicht Jahrbuch. Ich weiß es nicht. Ja, Buch. Nee, ich möchte meinen, das heißt Facebook. Meinst du, ist das ein Synchronisationsfehler? Nee, Übersetzungsfehler? Gesichterbuch, wenn man sich ein bisschen blöder. Ja, klar. Ich möchte meinen, das heißt Facebook. Also, kann natürlich auch sein, dass ich mich da täusche, aber zumindest steht es für dieses Facebook, wo halt diese Jahrbücher, wo man seine Jahrgangskollegen so sieht. Ne? Das wusste ich nicht. Ne? Das ist ja letztendlich, was dieses digitale Facebook jetzt ist, oder? Also sowas aber angedacht. Das war von einem Studenten, der halt in Kommunikation mit seinen Kommilitonen. Genau, richtig, wollte. Genau. Das wird ja, glaube ich, auch in dem Trailer schon erzählt. Kenn ich nicht. Und dann machen sich halt immer mehr Gedanken, wie könnte man es verbessern, was interessiert die Leute und wie programmieren wir das am besten? Also Benutzerfreundlichkeit halt, ne? Sodass jeder über da den anderen Bescheid weiß. Oder was? Genau. Ach so. Über Facebook halt. Ja. Und also er hatte zum Beispiel die Idee, wenn du da auf eine Party gehst und kennst die Leute nicht und so und dann sagen sie, hey, bist auch bei Facebook und dass sie so im Kontakt bleiben können, genau. Also anstatt über SMS oder Handys oder so, dann halt über Facebook. Ich guck mal eben kurz nach, Jahrbuch, die englische Übersetzung für Jahrbuch lautet, Yearbook. Okay, dann war das, siehst du. Klingt aber komisch, halt aber. Es würde halt echt passen, ne? Facebook. Weil letztendlich ist es ein Facebook. Es sind Gesichter drin, es sind diese Passbilder immer drin. Also so ein Klassenbuch in der Art, ne? Nee, es gibt keine Übersetzung dafür. Klassenbuch der gesamten Schule sozusagen, oder? Genau. Also so ein, Also wir hatten das so würde also ich das verstehen. Beim Schulabschluss hatten wir das auch für unsere Jahrgänge. So ein Jahrgangsbuch. Ja, Yearbook. Also, ein Yearbook. Also Facebook. Ja, Facebook. Gut, hab mich getäuscht. Also Facebook ist nicht die Übersetzung fürs Jahrbuch. Ja, genau. Also Facebook halt, ne? Genau, ist das Größte. Was denkst du, wie es mit Twitter aussieht? Achso, die Zahl zu Facebook, ich glaube, das sind jetzt 12 Millionen Nutzer. Mehr nicht. In Deutschland? Ach so, in Deutschland. Im Monat, also aktive Nutzer. Ich glaube, das waren um die 12 Millionen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was denkst du bei Twitter? Das werden mehr sein. Nee. Was? Ja, das ist also ein echter reden jetzt noch von Deutschland. Ja, ja. Ja, okay, gut. Also ist in meiner Wahrnehmung ist Twitter auch viel mehr los. Also zumindest erlebe ich mehr Aktivität bei Twitter. Ja, aber weltweit denn? Nee, aber Deutschland, weltweit weiß ich es jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nur für Deutschland geguckt. Deutschlandweit sind es, ich glaube, 1 oder 2 Millionen nur. Nur? Ja, ja. Also wirklich extrem wenig. Weniger als StudiVZ, weniger als MeinVZ. Ich glaube, StudiVZ, MeinVZ und so liegen um die 5 Millionen, 4 bis 5 Millionen. Echt so wenig? Ja. Aber das also wird doch nicht nur von von Privatpersonen benutzt, sondern von Firmen. Was, MeinVZ? Nee, Studi. Studi, was sage ich denn? Twitter, Mensch. Twitter, Also Twitter ist wirklich wenig. Also hätte ich auch nicht gedacht. Also Twitter ist wirklich total schlusslich. Ich glaube, wer kennt wen, ist auch noch ziemlich weit vorne dabei. Ja, wo ich auch erstaunt bin. Aber halt mit Abstand zu Facebook. Also Facebook ist wirklich schon ziemlich weit vorne weg. Stay Friends. Stay Friends ist auch so um die 3, 4 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ich kenne bloß die Zahlen von Facebook, glaube ich. Die Gesamtzahl? Gesamtzahl. Und wie viel das sind, glaube ich, 700 Millionen, oder? Das kann sein, ja. Es war irgendeine Million, also eine dreistellige Million. Genau, irgendwas Riesengroßes. Ja. Soziale Netzwerke. Jetzt fragt man sich, wozu die gut sind. Nutzt du welche? Ja, Twitter ist ein soziales Netzwerk. Dann nutzt du noch andere? Facebook nutze ich nur, um zu gucken, was die Leute bei Facebook so schreiben. Also hat Rang 8 in Farmville erreicht. sag ich mal. Sammeln nehmen. Also, das ist dieses Browser-Game von. Ja, von das ist, was mich bei Facebook nervt. Genau, mich auch, total. Es geht mir. Also, mich nervt bei Facebook alles, was es nicht macht, was Twitter macht. Genau. Ja. Weil Twitter wird ja viel kopiert, würde ich meinen. Und jeder nennt es irgendwie anders. Das stimmt. Bei Studi ist es Buschfunk oder so. Ja klar, die Möglichkeit, mal kurze Nachrichten abzusetzen, also genau, für die Leute, die das jetzt gar nicht wissen, so was Twitter ist. Das ist geworden, dass jeder nachmacht. Das ist ja auch simpel und funktioniert super. Um jetzt zu dem Punkt zu kommen, wo wir ja hinwollen, die Frage, ob Identität im sozialen Netzwerk, genau, wie das da aussieht, ob man seine reale Identität nutzen sollte oder nicht, würde ich vielleicht nochmal kurz klären, was ein soziales Netzwerk überhaupt ist. Ne? Ja, also das, für die Leute, die es nicht wissen. Genau, für die, die es nicht wissen. Weiß es jemand nicht? Das gibt garantiert Leute, die es nicht wissen. Also ein soziales Netzwerk ist im Prinzip ein Internetdienst, der ähnlich wie ein soziales Netzwerk im normalen Leben auch zu sehen ist. Ne? Genau. Das heißt, ich kenne Leute, mit den Leuten stehe ich in Verbindung. Die Verbindung wird im digitalen sozialen Netzwerk hergestellt, indem man ihn in Form eines Adressbuchs hinzufügt. Also man hat eine Liste an Leuten, die man kennt. Eine Freundesliste. Genau, eine Freundesliste. Die gibt es ja so im realen Leben nicht, die hat man ja im Kopf. Ja, ne? Sollte man. Ja. Und man kann halt, wenn man sich äußert, das ist auch wieder der Unterschied zum realen sozialen Netzwerk, wenn ich mich äußere in der realen Welt, dann hört es nur der gerade mit dabei ist. Richtig. In einem sozialen Netzwerk, in digitaler Form, lesen es alle oder können es alle lesen, die mit mir befreundet sind quasi. Ja. Twitter ist da sogar noch ein bisschen anders, da können es sogar alle lesen, die nicht mit mir befreundet sind. Bei Facebook geht's nicht. Ich glaube, das hat was mit dem Privacy-Einstellung zu tun, oder? Ich sag mal. Genau, stimmt, du hast recht. Du hast natürlich recht. Bei Facebook können natürlich auch alle. Richtig, man kann bei Twitter natürlich auch einstellen, dass es nur die lesen können, die einem folgen. Ja. Und bei Facebook ist es ähnlich. Ja, das stimmt. Jetzt wollte ich gerade da den großen Unterschied zwischen Twitter und Facebook ziehen, aber nee, ist. Ja. Also so, das ist im Prinzip ein soziales Netzwerk. Und jetzt, was da natürlich geäußert wird in sozialen Netzwerken, reicht von Banalitäten bis zu Banalitäten. Ja, und deswegen wird das von vielen Leuten natürlich auch so ein bisschen belächelt, also soziale Netzwerke. Und man gibt halt viele Sachen auch von sich preis, die dann in einen Kreis geraten, wo man es vielleicht nicht gern hätte. Ne? Richtig, ja. Könnte halt auch passieren. Und deswegen, ich überlege jetzt, ob wir erst deine Story mal erzählen, ob du die überhaupt erzählen möchtest, deine Erfahrung mit... Ich überlege, wie ich es umschreiben könnte. Also, ja, okay, ich kann es erzählen, denke ich. Du musst ich ja keinen Namen nennen. Genau. Du musst ja keinen Namen nennen. Genau. Also das Problem ist, dass halt, um kurz einzuführen, um dir gleich quasi die Vorlage zu geben, das Problem ist, dass halt, dass man Äußerungen tätigt und die werden halt nicht nur von Freunden gelesen, sondern vielleicht auch von Leuten, an die es nicht adressiert ist und die man im realen Leben ja nicht erreichen würde, wie zum Beispiel Arbeitgeber. Also wenn ich dir jetzt hier was erzähle privat, dann hört es der Arbeitgeber nicht. Richtig. Es sei denn, er würde mit am Tisch sitzen. Ja. Aber da gehört er nicht hin. Im Normalfall. Ne? Ich weiß nicht. Ja, es gibt ja auch Unternehmen, wo der Mann der Chef ist und die Frau die Sekretärin oder so. Ich meine, ja, dann ist schon was anderes. Ja. Aber ich denke, sowas gibt es auch unter Freunden auch. Normal, wie bei Facebook. Da kann es natürlich auch passieren, dass man sich äußert über Sachen, die kein anderer hören soll. Ja, wie bei Facebook, sag ich mal. Die war ja wohl genauso. Das waren zwei Freunde, die sich da zusammengetan haben und dieser Zuckerberg, der war wohl ein richtig wahnsinnig guter Programmierer. Ja. Und die haben sich dann zerstritten, die beiden Freunde. Passiert halt, ja. Aber dann können sie sich ja von der Freundesliste nehmen. So, Oliver, was ist jetzt hier passiert? Du hast irgendwas in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht. Genau, ich kann es ja sagen, es ist Twitter. Okay, Twitter kann man nennen. Und ich hatte meinen Arbeitsvertrag bei meinem Arbeitgeber, bei meinem jetzigen Arbeitgeber unterschrieben und das Arbeitsverhältnis stand noch nicht, also ich habe dort noch nicht gearbeitet, das ging erst eine Woche später an und hatte noch ein Vorstellungsgespräch. Da dachte ich mir, naja, damit die sich vorbereiten können, falls ich dann doch halt eine andere Stelle annehme, dass sie sich darauf vorbereiten können, wie die mich mit der Arbeit her einteilen. Sprich, ob sie mich denn nur einteilen können oder nicht. Und auf jeden Fall hatte ich dann geschrieben, naja, mein Arbeitgeber hat ja nicht schlecht geguckt, als ich gesagt habe, dass ich noch ein anderes Vorstellungsgespräch habe. Und das so eine Woche bevor Arbeitsbeginn war. Ja. Und das hat sich... Das heißt, du hattest bei dem schon unterschrieben? Genau, genau. Ich hatte und hattest du über den halt gesagt, über den, wo du unterschrieben hast, der hat nicht schlecht geguckt, okay. Genau. Und das fanden die irgendwie nicht witzig. Weil die haben es gelesen bei Twitter. Genau, aber ich weiß nicht, was daran so schlimm ist, sag ich mal. Ich meine, die haben nicht schlecht geguckt. Oh mein Gott, ich habe keinen Namen genannt und so. Ich habe nur ein Unternehmen genannt und keine Geschäftsstelle oder so. Die haben mehrere Geschäftsstellen und so. Ich habe da nichts genannt. Und aber es zeigt halt genau das auf, was halt jetzt das Problem jetzt ist, ne? Dass der Arbeitgeber halt auch mitlesen kann. Ne? Richtig, ja. Und nicht nur der Arbeitgeber. Man könnte es ja jetzt auch auf andere Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind. Also der Arbeitgeber ist ja immer wohlgesonnen, aber man könnte es halt auch genauso gut auf Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind, beziehen. Ne? Richtig. Also was immer man jetzt im Kreise seiner Freunde verlauten lässt, ist auf einmal sehr weit hörbar. Ja. Ja. Aber wie kommt dein Arbeitgeber an deinen Twitter-Account? Genau, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe bei Facebook, bei überall, wo ich angemeldet bin, habe ich keine Adresse zu stehen, keine Telefonnummer, gar nichts. Bin nicht sogar bloß ein Nickname. Ja, aber? Bei Twitter steht mein richtiger Name drin. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt über meine E-Mail-Adresse rangekommen sind oder über meinen richtigen Namen. Okay, weil ich aber das heißt schon, die müssen danach geguckt haben. Das haben sie mir auch gesagt, ja. Ach so? Ja, die haben wohl Mitarbeiter, die da fast den ganzen Tag bloß rumgucken. Echt? Da weiß ich nicht, ob es den ganzen Tag ist oder so, aber sie meinte zu mir, ja, was meinen Sie, was wir denn hier machen? Ja, ja, da war ich sehr erschrocken. Das ist ja, also wenn sich ein, jetzt überlege ich gerade, also ich bin ja auch schon in der Situation gewesen, dass sich bei uns Leute vorgestellt haben und wir halt die Entscheidung treffen mussten, ob wir den halt zu einem Vorstellungsgespräch einladen oder nicht, ne? Und ich überlege gerade, ob ich dann im Internet nach dem suchen würde. Ich glaube, in unserer beruflichen Situation oder in unserem beruflichen Umfeld würde ich das natürlich machen, weil es geht da um Internet halt. Ja. Und da würde ich schon den Mitarbeiter googeln, ja. Echt? Was interessiert den Arbeitgeber, was der privat interessiert, macht? Nicht, was der privat macht. Mich interessiert, was der so im Internet... bei mir ist es so... Ja, also was hoffst du denn... Was für Projekte? Das kann man auch im Bewerbungsgespräch fragen. Ich finde, das gehört sich nicht. Als Arbeitgeber, ich meine, ich weiß, Facebook, also das weiß jeder Arbeitgeber, dass das soziale Netzwerke sind, wo mit Freunden was aber andererseits, zu besprechen ist. Ich meine, da hat der Arbeitgeber nichts zu suchen. Ich meine, Hauptsache, er macht seine Arbeit. Ich mache meine Arbeit auch. Und ja, es geht ja nicht darum, um etwas Negatives zu finden oder so. Also ich erhoffe mir ja, also um jetzt mal aus der Sicht des Arbeitgebers zu sprechen, ich erhoffe mir ja nicht, Informationen zu finden, die den Mitarbeiter schlecht dastehen lassen. Richtig, aber... Sondern, also bei mir ist auch so, im Vorstellungsgespräch, mich interessiert immer, was die auch privat machen, was die für Interessen haben. Wenn ich merke, dass die Interessen haben, dass dann und dass die engagiert sind und so, dann rücken die bei mir in ein positives Licht. Ja. Das heißt, wenn ich jemanden google und ich finde 1000 Sachen von dem, was der macht, dann von mir aus, der füttert nachmittags Pferde, macht Radwanderungen und berichtet davon im Internet, dann sage ich mir, oh, das ist ein sehr aktiver Mensch und der hat Feuer, der hat Biss und das richtig. Ist gut, positiv. Und was ist daran so schlimm, wenn man das im Bewerbungsgespräch macht? Ich meine, wenn er sagt jetzt, okay, ich habe die und die Homepage oder so, also jetzt ja, als Webdesigner würde ich ja so mal bezeichnen. Ich habe die und die Website oder dieses Projekt, sage ich mal, auch im Blog und so, wenn man da reinguckt, das ist ja, ich denke, da kann man schon mal sehen, was derjenige kann oder mit Hilfe. Ja, gut, ich weiß ja auch nicht, ob das immer selbst gemacht hat. Dann ziehen wir das Pferd mal umgekehrt auf. Aber ich sag mal, Facebook und so, ich meine, das hat ja nichts mit Webdesign oder so, also mit eurem Beruf zu tun, genauso also, wie... Warte mal, dann lass uns das mal in die reale Welt verlagern. Ja, nehmen wir mal an. Das ist die reale Welt, oder? Ja, nee, das ist mir noch ein bisschen, ist mir noch zu virtuell. Lass uns mal sagen, ich finde jetzt nicht von ihm im Internet Bilder, wo er halt ein Pferd putzt oder so, sondern stellen wir uns mal vor, der Arbeitgeber fährt in seiner Freizeit irgendwo hin, an einem Bauernhof vorbei und dann sieht er seinen Mitarbeiter dort, wie er gerade Pferde putzt. Ja, okay, würde ich sagen, das ist Zufall. Aber okay, ja. Also was ich damit sagen will, ist, er hat dieselbe Information bekommen. Ja, ne? Aber wie wahrscheinlich ist das? Ja, aber muss der Mitarbeiter sich dann für seine private Seite schämen? Nö, muss er nicht. Aber ich weiß nicht, wo jetzt bei mir... Also ich kann es nur von meinem Fall sagen, ich weiß nicht, was es den Arbeitgeber angeht. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, dass er gelesen hat. Ja. Mein Problem ist bloß, dass ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen Ärger bekommen habe für eine Sache, die ich nicht weiter wild finde, weil ich keine Namen genannt habe, sondern nur das Unternehmen, keine Geschäftsstelle oder so. Aber und die Aussage war auch nicht gravierend, fand ich jetzt. Würde ich das Unternehmen schlecht machen oder so, oder also die einen dunklen Licht dastehen lassen oder so, würde ich das alles verstehen. Ja, also ich glaube, gut, da muss sich dann auch der Arbeitgeber so ein bisschen von der Realität einholen lassen. Er muss wissen, dass seine Mitarbeiter ganz normale Menschen sind, die eigene Gedanken haben. Richtig. Die ein eigenes Wesen haben. Richtig. Ne? Und wenn er es halt nicht im Internet schreibt, dann denkt das halt. Weißt ja, du? Und, eben, genau. Also ich finde diese Äußerung jetzt auch unproblematisch. Und genau, solange... sie hat mir auch gesagt, jetzt habe ich schon sie gesagt, sie die Person, ja. Okay. hat mir auch gesagt, dass es sie einen Scheiß interessiert, also in Anführungsstrichen ja. Scheiß interessiert, was sie in meinem Privatleben machen, aber dass er halt diesen Tweet, diese Nachricht halt nicht so toll fand. Okay, aber das Problem. Gut, ich meine, muss ich okay, auch, ist, so ja, ist ja vom Arbeitgeber jetzt auch in Ordnung, dass er zumindest da auch offen im Umgang ist, ja. Ne, und auf dich zukommt und sagt, pass auf, ich habe es gelesen, ne? Also das finde ich schon in Ordnung. Ja. Deswegen waren ja. So viele lobende Worte über das Unternehmen. Aber ich in den Folgetweets. Nee, ich habe zum Beispiel, was ich zum Beispiel blöd finde, ich habe es bei einem Arbeitgeber mal anders erlebt. Und zwar bin ich durch Zufall mal in den Keller gegangen und habe einen Ordner gefunden. Und in dem Ordner waren meine E-Mails ausgedruckt. Aha, ja. Das ist ein Ding. Und zwar, also, da muss man dazu sagen, sind alles berufliche E-Mails gewesen. Ach so, wollte ich gerade sagen. Sind alles berufliche E-Mails gewesen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist mein E-Mail-Fach. Ja. Ja. Ich habe ein Passwort und einen Benutzernamen dazu. Ja. Und dann ist es mir schon sehr komisch, wenn ich die ausgedruckt finde. Ich habe wohl nie was Schlechtes geschrieben. Hätte mein Arbeitgeber gesagt, kannst du mir mal die Mails ausdrucken? Dann hätte ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Ach so, also du meinst, du hast ein Problem damit, dass es so hinterrückst? Ja, also das finde ich halt. Richtig, deswegen finde ich gut, weißt du, wenn der Arbeitgeber ankommt und sagt, pass auf, ich habe das im Internet gelesen und na, das ist meine Einstellung dazu, ja. Dann ist es völlig in Ordnung. Das ist doch ein offenes, transparentes Verhältnis. Das ist richtig. Es kam aber nicht sehr freundlich rüber, dieses Gespräch, sage ich mal. Na. Also nicht positiv. Also war eine blöde Situation. Genau. Hat es Folgen gehabt? Also jetzt irgendwie ja, ich twitter nichts mehr so direkt von irgendwelchen Arbeitgebern oder so. Ich erzähle vielleicht mal, was mir so passiert oder so, wenn was Witziges passiert ist und so, aber versuche das fernzuhalten jetzt. So direkt so. Und das also Negatives würde ich, glaube ich, sowieso nicht schreiben. Das würde ich, wenn dann eher im Freundeskreis rumerzählen oder so, aber nicht ins Internet stellen, weil dieses Beispiel zum Beispiel auch wieder deutlich gemacht hat, wie gefährlich es im Internet sein kann, Informationen so veröffentlichen. So, Holger, wir müssen Schluss machen. 20 Minuten sind um. Nein, du siehst sowas, wir haben keine Angst, dass wir Zeit haben. Ja. Nee. Das hat mich schon, also erste Zeit hat es mich schon irgendwie... Weil ich mir jedes Mal Gedanken gemacht, kannst du es jetzt schreiben oder was denkt sich der Arbeitgeber, weil dort dahinter sitzen ja auch immer echte Menschen. Du weißt halt nicht, du willst natürlich immer nicht schlechter stehen oder so, aber. Ja, aber so ist es doch im echten Leben auch, wenn man sich äußert. Stell dir mal vor, du redest über jemanden schlecht und der Arbeitgeber hat durch Zufall, weiß ich nicht, steht um die Ecke oder so und hört das mit. Das ist doch eigentlich genau dasselbe, ne? Also man sollte schon du hast recht, ja, aber ich sag mal, ich glaube nicht, dass irgendwelche Arbeitgeber dann immer nicht aufpassen, ob man, Arbeitnehmer. Nicht aufpassen, wenn man sowas sagt, dass das auch der Chef mitkriegt. Ich meine, okay, es kann immer mal blöd laufen und so, aber... Optimal wäre schon, wäre ein Verhältnis so, dass man offen reden kann und dass man halt auch... Ja, aber ich sag, also, ich meine, lässt das so nicht über irgendwelche Arbeitskollegen oder so? Gar nicht, weil wir sind wie eine Familie. Ja, okay, dann ist das muss gut, ich jetzt sagen, weil ich glaube, die können auch den Podcast hören. Genau, dachte ich. Nee, aber... Es gibt ja immer irgendwelche Leute, über die man mal irgendwie herzieht oder was einem nicht gefällt, was man dann wieder bei anderen rumtratscht oder so. Und da muss man auch aufpassen. Dass das stimmt schon, ja. Also das ist aber dann Lästern und Lästern ist halt, hat halt so sein Risiko. Ne? Ja, genau, eben. Und da gab es übrigens schon lange, bevor es soziale Netzwerke gab, mal den Fall in einem Forum, wo Auszubildende aus dem Hotelbereich schlecht über ihren Arbeitgeber gesprochen haben. Und die wurden von meiner Schwester entlassen. Nee. Also ja, wir hätten ja mal reden eigentlich hier, das werden wir nächste Woche nachholen, mal aus ihrer Sicht, auch aus Arbeitgebersicht, das finde ich, ne, ob sie halt auch guckt. Ne? Ja. Nee, das waren irgendwelche Hotel-Azubis und die haben schlecht über das Hotel gesprochen und die mussten sich, glaube ich, gerichtlich sogar verantworten. Ich glaube, davon habe ich schon mal was gehört. Ja. Ja. Und ich glaube sogar, das ist für die Azubis nicht gut ausgegangen, weil sie letztendlich dem Hotel ja damit auch einen Rufschaden haben, ne? Ja, also genau, siehst du, und sowas zum Beispiel twitter ich gar nicht. Ja. Weil das kann ich meinen Freunden erzählen und so, die kenne ich jahrelang und weiß, wie die sich verhalten und dass die nicht gleich zu meinem Arbeitgeber rennen oder so. Ja, es gibt schon so Situationen, wo ich halt auch als Arbeitnehmer vielleicht meine Probleme mit dem Kunden habe, weil ich denke, was macht der Kunde da? Ne? Genauso ist es aber umgekehrt. Der Kunde wird sich manchmal denken, was macht der Dienstleister da? Ne? Ja. Und das sind halt Kommunikationsprobleme. Wenn man offen und transparent mit demjenigen, den es betrifft, darüber redet, dann kommt sowas halt gar nicht erst auf. Ne? Ja, das ist richtig, aber... Also, und das ist halt eben nicht einfach, das wirklich so zu handhaben. Das ist richtig, aber ich sag mal, man muss immer abzweigen zwischen, schafft man das jetzt, was der Kunde will, oder schafft man es nicht, egal auf welchem Wege. Hauptsache, der kriegt seine Qualität und sein Produkt, sag ich mal, was er haben will, oder seine Dienstleistung. Also sagst du jetzt unter welchen Umständen ist ja dann nur auch egal, sag ich mal. Also ich kann jetzt nur aus meinen Erfahrungen von Praktiken erzählen, sag ich mal. Dann sagst du ja im Umkehrschluss, dass man eigentlich besser dran ist, wenn man anonym die Dienste benutzt. Sprich, nicht reproduzierbar, wenn du in Wirklichkeit bist. Genau. Also ich musste auch immer abzweigen, weil einerseits möchte ich von anderen Freunden natürlich auch gefunden werden, sag ich mal, zu denen ich lange keinen Kontakt habe. Oder andererseits muss ich sagen, es muss halt auch nicht jeder wissen, was ich da so schreibe oder so. Also wie handhabst du das, wenn du jetzt nimmst an, es würde ein neues soziales Netzwerk geben, was dich total reizt, weil es auf dich passt. Wie würdest du dich anmelden, mit Klarnamen oder nicht? Also es gibt ja immer so Netzwerke, wo man sich vielleicht mit dem richtigen Namen anmelden kann. Ja. Und dann aber noch einen Nickname dazu bekommt. Ja. Da würde ich es wahrscheinlich vielleicht machen, wenn der Nickname da raus ist. Also im Prinzip, wie es bei Twitter ist. Ja, genau. Obwohl, Twitter sieht man ja, glaube ich, auch den richtigen. Man sieht den Klarnamen, aber du agierst eigentlich unter dem Nick. Genau, aber man kann den echten Namen ja auch manchmal verstecken, sodass er nicht für die Öffentlichkeit ist. Das finde ich zum Beispiel nicht schlecht, würde ich dann auch machen wahrscheinlich, aber... Also da muss ich sagen, bei Twitter handhabe ich es so, dass ich nur meinen Vornamen drin habe. Oder so, ja, genau. Wobei dadurch die Angabe meiner Webseite, weiß man ja, wer ich bin. Also wer wissen will, wer dahinter steckt, der findet es halt raus. Okay, jetzt sprichst du wieder einen Punkt an. Ich bin jetzt von der Anmeldung ausgegangen, weil man sich ja da öfters auch mit dem echten Namen oder so mal registrieren muss. Daher bin ich jetzt gegangen. Ja. Also sag ich mal, Twitter oder so, da stehe ich nicht mit meinem echten Namen. Doch, nur bei Facebook. Ja, bei Facebook muss man ja. Ja, genau. Aber da stört mich das auch nicht so, weil ich da sonst eigentlich gar nichts weiter von mir zu stehen habe. Also bei Facebook... Ich wege da mal ab, sag ich mal. Ja, bei Facebook habe ich auch überlegt, ob ich da viel schreibe oder nicht. Ich habe festgestellt, dass Facebook halt viele Leute sind, die bei Twitter nicht sind. Und weil ich oft Informationen verteile, wo ich sage, ich habe einen guten Link gefunden oder so, der auch andere interessieren könnte, das Twitter veröffentliche ich mittlerweile auch bei Facebook. Und damit das nicht so wie eine Linkschleuder nur aussieht, schreibe ich halt auch Privates dazwischen. Mir ist durchaus bewusst, dass das Leute lesen können, halt die vielleicht auch nicht in engen Freundeskreis gehören. Deswegen sind die Informationen eigentlich so gehalten, wo ich sage, ja, das ist mir dann noch eigentlich relativ egal. Ja. Weil dass ich, ja, also ich drücke da so ein bisschen das Auge zu, muss ich sagen. Ja, das war bei Facebook bei mir genauso, als ich gesehen habe, dass man sich mit seinem echten Namen anmelden muss. Ja, es ist schon immer so eine kleine Hürde. Genau, eine kleine Hürde, aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich gesehen habe, durch die Privacy-Einstellungen kann man halt doch viel verstecken, sag ich mal. Ja, das stimmt, da ist Facebook eigentlich. Ja. Wobei, ist man da auch gegen Hacker geschützt? Ich weiß nicht, muss man ja auch immer abwägen. Da gab es ja diesen Fall bei MeinVZ, StudiVZ. Mit dem, wo einer... Ja, der sich dann selber umgebracht hat. Ja, genau. Mhm. Finde ich auch schon ein bisschen merkwürdig. Warum eigentlich? Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Der Typ, der war so ein bisschen schräg drauf, glaube ich. Also der Meinst hatte... Du? Ja, ich habe einen Artikel im Stern gelesen darüber und der war so ein bisschen komisch drauf. Aber ich meine, im Grunde hat er ja nichts Schlimmes. Also klar, ich weiß gar nicht, ob der wirklich die Daten... Ich weiß gar nicht, ob er wirklich Daten hatte. Also er hat so wohl mit einem Bot runtergeladen. Aber ich sag mal, das waren ja die Daten, die für jeden sichtbar wären, wenn du auf das Profil gehst. Er hat halt bloß gegen die AGBs verstoßen, deswegen verstehe ich so. Wenn du sagst, er ist schräg drauf, dann kann ich das. Er hat so einen kleinen Geltungstrieb gehabt, wohl laut dem Artikel im Stern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Nee, aber die Sache ist. Aber so weit kann es schon kommen durch soziale Netzwerke, mein Gott. Ja, nur letztendlich kann auch jemand durch die Straßen oder auf andere Art und Weise Informationen jemand ausfragen oder die Stasi fragen. Oder gibt es die nicht mehr? Nee. Naja, ich glaube, und. Nicht mehr so wie früher. Nee, ich glaube, die sind schon besser wie ich. Ich überlege nur immer, gerade wenn ich jetzt nächste Woche zum Beispiel im beruflichen Rahmen vor in diesem Unternehmen sitze, dem würde ich von mir aus auch nichts Privates erzählen. Also ich werde mit Sicherheit auch nicht meinen Blog dort erwähnen, aber rein theoretisch brauchen die keine halbe Stunde, dann haben die Informationen. Und dann ist die Frage, ist es schon komisch, wenn die dann im Prinzip... Ich sitze vor denen im Anzug, weißt du? Und dann auf einmal sehen die so eine völlig andere Seite. Ja. Na, für mich ist es kein Problem. Aber die Frage ist, ist es für denjenigen im beruflichen Rahmen ein Problem? Das wird wahrscheinlich ein Schock sein. Aber ich denke, da weil das so steril, also so eine Unternehmenssachen sind manchmal sehr steril, weißt du? Du kennst nichts Privates von der Person, sondern du kennst sie nur in diesem beruflichen Umfeld. Und Eigentlich müsste einem klar sein, dass jeder Mensch halt auch eine private Seite genau hat. Genau, ne? Das ist das, was ich sagen wollte. Ich meine, da muss doch jeder selbst im arbeitlichen Sinne mal irgendwie drüber hinwegschauen, über diese Maske, sag ich mal, die du dann, ich weiß nicht, ob das eine Maske von dir ist, so mit Anzug und so. Nee, das ist halt also, den Umstand angepasst. Genau, ne? Genau. Also, ja, aber würdest du sowas privat tragen, sag ich mal? Außer jetzt zur Hochzeit oder keine Ahnung? Nee, also, na klar, privat bin ich zumindest kleidungstechnisch dann schon ein anderer Mensch, aber ich werde in diesem Gespräch mit Sicherheit auch viel meiner privaten Erfahrung einbringen. Ne? Ja, und, Erfahrung, das also, hat aber ich was mit dem Beruf zu tun, oder nicht? Ja, ich habe kein, also eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich nicht wirklich eine privat-beruflich getrennte Seite. Also, ja. Meine Kollegen auf Arbeit wissen eigentlich auch relativ viel Privates von mir, weil also, so wirklich umschalten geht da halt nicht. So, stimmt, ja. Du hast recht, wir müssen die Eieruhr einmal umdrehen. Ja, wir wollen nur nicht über die Stunde kommen, ich hätte sie nur vorsorglich hingestellt. Ja, also das ist, glaube ich, das ist nur so eine ungewohnte Situation, dass halt, also ich weiß nicht, ob es im engen Kollegen, kennst du deine Kollegen privat? Oder sind die für dich nur die Leute? Das Problem ist, ich arbeite da erst 2 Monate und irgendwie. Ah, ne, ist es doch total fremde Leute, kannst du dir vorstellen, mit denen zusammenzusitzen privat? Redet ihr privat? Ja, privat doch schon. Schon, ja. Ja. Aber ich meine, so. Außerhalb der Arbeit kenne ich sie halt nicht. Ich meine, ich nehme den einen mal mit bis zur Bushaltestelle. Aber du würdest halt, wenn du die privat mal kennenlernst, würdest du eine neue Seite von denen kennenlernen, mit Sicherheit, ne? Bestimmt, ja. Ja. Vor allem, das sind auch nicht nur Deutsche und ich finde das super. Also ich habe bei mir, sagt man, Mazedonier auf Arbeit und so und der erzählt immer viel von seiner Religion oder man fragt halt mal, wie das bei denen ist, Tradition und so und das ist interessant, sage ich mal. Ich meine, ich habe sonst mal türkische Arbeitskollegen gehabt und so, mit denen habe ich mich auch gut verstanden, aber über sowas nie geredet und er erzählt auch so von sich viel, sage ich mal. Ohne jetzt großartig nachzuhaken oder so, und das finde ich schon interessant. Also auch, warum er hier nach Deutschland gekommen ist. Und dein, so. Dein Chef oder deine Chefin zum Beispiel, wäre es für dich komisch, die im privaten Umfeld zu sehen? Da wege ich auch immer ab. Also es ist teils, wenn man sich auf Arbeit gut versteht. Ich hatte mal einen Vorarbeiter, der total in Ordnung war. Den durfte ich auch duzen. Solange halt der Respekt da ist, finde ich das in Ordnung. Mit dem hätte ich mir das gut vorstellen können, mal zusammen zu sitzen und trinken und so. Aber es ist immer von Situation zu Situation immer anders. Man muss die Leute erstmal auf Arbeit kennenlernen. Wenn die an sich nett sind und so ein bisschen was erzählen von sich und so oder generell mal ein bisschen nachhaken, Interesse zeigen an einer Person oder so, dann finde ich das okay. Dann würde ich es wahrscheinlich auch mal machen, aber wenn es jetzt immer nur geschäftlich immer darum geht, immer so, ja, und läuft die Arbeit und so, dann... Also man merkt schon, so ist es ja auch im normalen beruflichen Leben, dass das Verhältnis, es ist ein reines Arbeitsverhältnis, ja, es ist halt, genau, privat spielt da keine Rolle. Und im echten Leben kann man es halt wirklich trennen, ne? Also da kann man es auch leicht blocken. Ja. Und das ist halt im Digitalen nicht so einfach. Und auf Arbeit bist du ja auch gezwungen, mit deinem Chef irgendwie eine Art Kommunikation zu halten, ob die Produktion in meinem Falle jetzt läuft oder nicht. Also, ja, da muss ich sagen, ich habe in meiner jetzigen beruflichen Situation habe ich zu den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ein sehr gutes Verhältnis. Ich kenne die auch privat. Ich habe einige von denen auch halt intensiv privat erlebt schon. Ne? Und das ist für mich schon so ein Stück Normalität. Was dann wieder nicht ist, wenn ich halt irgendwie woanders zu einem Kunden fliege. Na, zum Beispiel und vor diesem, nächste Woche, ne? Ja, also das ist, da ist schon... Eine Distanz. Ja klar, weil es geht da, das läuft halt professionell ab, es geht da nur ums Geschäftliche. Ja. Ne? Und siehst du? Und das ist wieder so ein Teil. Wenn es nur ums Geschäftliche geht, was interessiert die denn dein Privatkram? Ja, das ist schon recht. Und letztendlich sollte man ja selber bestimmen können, was jemand an privaten Informationen von einem kriegt und was nicht. Das kann ich ja, wenn ich mit jemandem spreche, auch steuern. Also genau. Es gibt halt Leute, sowas entwickelt sich ja meist im Gespräch aus. Es gibt halt Leute, die hast du vielleicht vorher noch nicht gesehen und dann merkst du, also ich hatte schon. Die Chemie stimmt. Ich war schon mal bei jemandem gewesen, in einem etwas größeren Unternehmen in der führenden Position und mit dem hatte ich mich halt so zwischen Tür und Angel dann kurz unterhalten. Ja. Und da war halt auch die Sympathie da, dass man dann eben auch so. Privatinformationen hat gucken lassen und der andere sich ausgetauscht hat. Ne? So, und dann, du hast auch ein Kind und wie alt ist das? Zum Beispiel, das, ne? Also das, ja, nur im Internet ist halt nicht möglich, da ist die Information jedem zugänglich. Ja, ja. Richtig. Und deswegen. Aber wie willst du dich dagegen schützen? Nicht veröffentlichen. Also ich würde nichts deswegen, schreiben. Ich würde deswegen nicht aufhören zu bloggen. Ich würde deswegen nicht aufhören zu podcasten. Letztendlich muss ich damit leben, dass das, was ich privat ins Internet stelle, für Leute, die mich kennen und für Leute, wo ich sage, die dieselben Interessen teilen. Das Problem ist, bei so einer Website musst du ja das Impressum, musst du ja deine Daten angeben, ne? Genau, das ist nämlich das Problem, das wollte ich noch ansprechen. Du kannst heutzutage gar nicht anonym schreiben. Selbst bei Twitter müsstest du rein rechtlich gesehen ein Impressum haben. Ja, genau, richtig. Ich meine, wenn du jetzt so wie ich zum Beispiel ein Bild von jemand anders nimmst, ob er die Rechte nur freigegeben hat oder nicht. Ja, also zum Beispiel mal. Also ich habe meine Bilder aus Flickr und deshalb... Selbst da musst du aufpassen. Wenn bei Flickr steht CC, Creative Commons, kann das sein, dass sich derjenige getäuscht hat. Ja. Und das ist nicht Creative Commons und dann bist du mit. Achso. Ist schon passiert. Okay. Ist schon passiert, ja. Aber wie heißt es so schön, mir passiert da was nie. Ich habe schon, rechtliche Sachen hatte ich schon einige auf dem Tisch liegen. Mir passiert sowas nie. Und beim Arbeitgeber ist es doch passiert. Ja, siehst du? Verdammt. Da sollte man... ich war echt so geschockt, weil sowas kennt man eigentlich bloß aus dem Fernsehen, ne? Alle sagen so mal, passt doch mit eure Partybilder auf und so. Und dann immer ja, na, da muss ich sagen, wenn ich mich besoffen foto, also wenn ich ein Bild von mir habe, wo ich irgendwie kotzend über den Zaun hänge, okay, ich glaube, das sieht es gibt keinen Anlass, gern, es gibt keinen Anlass, sowas ins Netz zu stellen. Richtig, ja, für manche vielleicht schon. Was ich da gefährlicher finde, ist, dass Bilder von einem ins Netz gestellt werden, wo du es nicht weißt, Party zum Beispiel. Ne? Ja. Dass jemand anders über die Party berichtet und dann bist du halt da drauf und ist richtig, aber ich sag, in der Situation vielleicht, in der du nicht fotografiert werden wolltest. Aber wenn jemand anders die Bilder bei sich im Profil hochlädt, wie kann denn der Arbeitgeber auf dich zurückverfolgen, sag ich mal? Also, es sei denn, er verlinkt. Wenn er fleißig hinschreibt, auf dem Bild ist er an der zu sehen, ich sag nur Stay Friends. Bei Stay Friends hast du die Möglichkeit, in Bildern einen Kopf zu markieren und zu sagen, das ist der und der. Ja, genau. Und bei StudiVZ oder so muss man das, glaube ich, erstmal erlauben, bevor man dort gesehen wird, denn, also verlinkt wird. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und deswegen weiß ich immer Bescheid, was meine Leute über mich... Aber du hast recht, wenn die Leute unter dem Bildkommentar den Namen hinschreiben, dann... Die anderen sind... Aber wie sollen die denn auf den Freund kommen? Wenn die googeln halt und dann kommen die auf den Namen. Einfach. Ja, also diese neue Technik, neue Probleme. Richtig. Letztendlich, sollte sowieso nie tun, was man nicht will, dass das andere wissen. Richtig, aber ich glaube, die Bundesregierung verfasst da. Die Regierung? Ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall verfassen die jetzt wohl ein Datenschutzgesetz für Arbeitnehmer. Ja, aber ich finde, du kannst den Arbeitgeber doch nicht verbieten. Ja, aber also, damit wäre das Gespräch zwischen meinem Arbeitgeber und mir schon mal hinfällig gewesen, weil das keinen Belang denn hat. Sag ich mal, also ich meine, er kann sich denken, was er will, dann. Das hast du recht. Der Arbeitgeber muss einfach damit rechnen, dass sein Mitarbeiter auch eine private Seite haben. Und da erschrocken zu tun, finde ich sehr altmodisch. Also so viel Weitsicht sollte ein Arbeitgeber schon haben, dass mein Arbeitnehmer vielleicht auch Interessen hat, die ich nicht gedacht hätte, dass er sie hat. Ja, okay. Also, und ich muss sagen, mich ehrt es ja schon fast, wenn ich, wenn mich mein Arbeitgeber anspricht und sagt, ich habe gesehen, ihr bist ja im Football-Bereich aktiv gewesen und so, und dann sage ich mir, hey, der hat sich für mich interessiert. Wow, hey, toll, ich habe einen Follower mehr. Oder wie? So nimmst du ihn. Nee, aber du hast schon recht, wenn man von Leuten, denen man privat nicht so viel Informationen geben will, im Prinzip gefollowt oder in irgendeiner Form gemonitort wird im Internet, dann ist man schon nicht mehr so ungezwungen, weil man überlegt schon, was man sagt. Ne? Richtig, ja. Das ist richtig. Wobei das bei mir das Gefühl wieder abflacht, sage ich mal. Also ich habe das nicht mehr so im Hinterkopf, dass mein Arbeitgeber da öfters mal bei Twitter reinguckt. Ja. Tja. Aber trotzdem kann ich jedem empfehlen, immer aufzupassen, was er reinstellt. Sollte man sowieso immer. Also sollte man sowieso immer. Und lieber zweimal überlegen, was man twittert und was nicht. Ja, aber dann ist ja nicht mehr das spontane Twitter, was es eigentlich sein sollte. Ja. Es gibt ja bestimmt trotzdem noch zu twittern. Ob es nur belanglos ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Dann gehört es nicht auf Twitter, wenn es nicht belanglos ist. Wenn es nicht belanglos ist, hat es auf Twitter nichts zu suchen. Und die Sache ist ja auch, die Informationen lassen sich halt auch nicht mehr löschen, ne? Ja. Und da also sagt, ich meine, ich glaube, es gibt die Option, Tweets löschen, also Bei Twitter geht's, glaube ich. Aber letztendlich kommst du auf. Ich vermute, die werden trotzdem irgendwo noch abgespeichert. Nee, du brauchst ja nur in. Es gibt ja Webarchive oder eben gecachte alte Seiten. Genau, ich glaube, ich habe irgendwo mal ein Profil von mir gelöscht und wollte mich danach wieder anmelden und mein Benutzername war vergeben. Ja. Und da sage ich auch, also die eine Sache ist, man darf nicht davor erschrecken, dass jemand anders ein Privatleben hat und eine Seite, die man vielleicht nicht so kennt. Und die andere Sache ist, man muss ja auch darüber im Klaren sein, dass sich auch eine Meinung ändern kann. Das heißt, wenn ich heute begeistert ich wollte mal ein extremes Beispiel nehmen, wenn ich jetzt begeistert über Seifenopern schreibe und dann, ich gucke mir die alle an, ich programmiere einen Videorekorder mal so zu auf den Nachmittag und nehme alles auf und gucke das, dann kann es ja ein 10, 15 Jahren sein, dass mich das gar nicht mehr interessiert. Richtig, dann ist die Information zwar immer noch zu finden, ne, aber die Menschen ändern sich ja auch. Ne? Also das muss man auch berücksichtigen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen jungen Menschen in einem Bewerbungsgespräch habe und ich habe durch Zufall über Google von denen Partybilder gefunden. Durch Zufall. Ja, durch Zufall, weil ich nach ganz konkret nach ihm gegoogelt habe. Dann der Mensch ist halt ein junger Mensch und selber hat man doch auch gefeiert. Also da weiß ich nicht, was jetzt das Problem ist. Weißt du? Genau. Da würde ich gucken, ist das Foto unter der Woche gemacht worden oder am Wochenende? Weißt du, also. Ja, klar, ich meine, das ist eigentlich ein gar nicht so schlechter Trick, wenn du jetzt, sag ich mal, krankgeschrieben bist und auf einmal tauchen Fotos auf wie der Party machst oder so, das könnte auch schon. Ja, na, das, wie gesagt, ich würde nichts machen, was sowieso nicht so gut ankommen würde bei den Leuten. Ne? Ja. Naja, aber ich sag mal, man sollte sich auch trotzdem den Spaß nicht nehmen lassen. Du musst halt ein bisschen vorsichtiger sein, was man veröffentlicht. Eben, und wie gesagt, der Arbeitgeber muss akzeptieren, dass es eine private Seite gibt. Ja. Da gehört auch Feiern dazu. Ja, ne? Richtig. Klar, wenn ich da jetzt irgendwie irgendwie vor der Kamera zu sehen bin, weiß ich nicht, Hitlergruß oder Stinkefinger, das weiß ist ja schon verfassungswidrig. Ja, gut. Ne? Dann, klar, da würde ich dann auch sagen, Feiern ist in Ordnung, aber halt so eine Äußerung würde mir jetzt nicht gefallen, dann wäre das Thema für mich auch gegessen mit dem Menschen. Ne? Ja, richtig. Ja, also von daher, andere Leute liegen nackt im Kofferraum. Und ach echt? Hast du das gesehen? Nee. Google Street View war ein Bild zu sehen und zwar, ich habe es auch, habe ich vielleicht sogar noch die Adresse drin? Ich kann mal gucken, das war in Mannheim. Ich glaube, das war in Mannheim. Können wir gleich mal schauen. Siehst du, und ich habe irgendwie. Geh mal nicht mit deinem Handy, das macht dann, das sendet und das macht Geräusche. Richtig, ja. bei Twitter hatte einer eine Adresse geschickt aus Amerika irgendwo, also USA, wo dann zwei Samurai-Krieger auf der Wiese miteinander gegeneinander gekämpft haben. Okay, ich hab's sogar. In der Zwerchgasse 39 in Mannheim. Sie haben es rausgenommen mittlerweile. Sie haben es mittlerweile rausgenommen. Aber mal gucken, vielleicht sieht man noch an Ansätzen. Was dann da lag ein Mann in seinem Kofferraum im Auto. Na, jetzt hast du ihn. Da. So, warte mal. Jetzt bin ich echt. Da. Ach, zensiert. Es ist komplett raus, ja. Ach. Es ist komplett rausgemacht. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber ich kann dir das Bild gleich nochmal zeigen. Das ist genau auf dem nächsten Bild. Nee, es ist. Ja, das ist tatsächlich nicht mehr da. Das ist tatsächlich nicht mehr da. Dann musst du mal 5 Klicks weitergehen. Nee, das vielleicht, ist vielleicht haben die, sie Daten, eins vergessen. Die Daten bei Street View sind ja wohl richtig die Rohdaten gelöscht. Deswegen kann man die auch nicht mehr herstellen. Das sind ja schon einige Leute, die gesagt haben. Nein, aber ich meine, die machen doch, wie sich alle. Ach, das ist ja genial, Mann. Jede Sekunde ein neues Foto oder so. Vielleicht haben sie einfach vergessen. Zwerchgasse. Mannheim. So. Und, kann man denn irgendwo nachlesen, von wann die Bilder sind, sag ich mal? Weil ich gesehen habe, was du da getwittert hast. Wie war das mit deinen Socken oder so? Von wann? Street View? Meine Socken? Ach so! Genau. Ja. Ach so, weil ich gesagt habe. Genau. Okay. Hier, das ist das Bild. da sitzt, muss man vielleicht mal erklären, weil wir haben ja kein Bild hier, wir sind ja nur Audio. Da sitzt ein Mann nackt im Kofferraum seines Mercedes, wenn ich das richtig sehe, Cabrios. Und vor dem Auto liegt ein toter Hund. Ach, auch noch. Ja, der ist nicht tot. Der schläft aber, liegt da wie tot. Wir wissen es nicht genau. Und der sitzt nackt in seinem Auto. Also man kann es über Google halt noch reinkriegen. Und genauso, also mir wäre das jetzt auch unangenehm. Ob er sich gerade befreit hat? Ich habe auch sofort überlegt. Ja, aber das wäre mir jetzt zum Beispiel auch peinlich. Ne? Also da würde ich dann auch sagen... Ich meine, da hilft es ja nicht mal, den Typen da zu zensieren. Ich meine, die wissen ja trotzdem, wer das ist. Ja, man sieht das Auto, man sieht die Straße, in der er wohnt. Mehr Informationen braucht man gar nicht. Eben, genau. Ja. Jetzt weiß ich, was alle so schlecht finden an Street View. Als Navigationssystem würde ich das aber super finden. Ehrlich, wenn ich nicht will, dass Leute mich nackt in meinem Kofferraum liegen sehen, ja, dann steige ich nicht nackt in meinen Kofferraum. So nicht, zumindest nicht, wenn die Garage direkt zur Hauptstraße führt. Oder Hauptstraße, Nebenstraße. Okay, ist jetzt natürlich... Also da, wo jeder dran vorbeifahren kann, sage ich mal. Richtig, wenn ich wollte gerade sagen, ist natürlich blöd zu sagen, ich würde nichts machen, was ich nicht will, dass andere Leute das sehen. Ja. Weil das ist ja Quatsch. Also es gibt schon Sachen, die macht man gerne, ohne dass andere die sehen müssen. Ja, vielleicht will er jetzt, dass die Zensierung aufgehoben wird. Genau. Der hat an Google Street View geschrieben. Und gesagt, hey, gibt's, ich bin gar nicht zu erkennen. Ich bin unscharf. Ja. Vielleicht hat er ja ein Panoramabild nachgeliefert. Hat das aber nachgestellt, den Fall. Ja. Ja, die Google Street View Panik, das ist auch so ein Ding. Im Prinzip fast genau dasselbe. Es sind Informationen, die ja eigentlich zugänglich sind, ja, von mir im Internet, die ich vielleicht nicht im Internet haben will. Ne? Das heißt, jemand, der sich da verpixeln lässt, da fragt, sagt der normale Menschenverstand, ja, was soll denn das jetzt? Ich meine, da kann ich auch vorbeilaufen und dann sehe ich es. Ja. Aber auch da ist der Unterschied, was du ja vorhin schon gesagt hast. Meinem Arbeitgeber zum Beispiel, ja, der kommt gar nicht auf die Idee, da vorbeizukommen. Ne? Und meine Freunde halt, ja. Und das ist der Unterschied. Video wahrscheinlich schon. Ja. Nee, weiß ich nicht. Wobei ich gut finde, also Street View, muss ich sagen, ich finde es ein sehr fortschrittliches Ding. Ja. Weil ich... Ich habe auch schon viel geguckt. Ich hatte neulich einen Kundentermin zum Beispiel in einem Gewerbegebiet und ich wusste nicht genau, weil das Problem ist... Hinterhof oder so? Es hat einen... Nee, das Gewerbe... Also das, ich habe einen Straßennamen gehabt, ja, aber dieses Gewerbegebiet war im Karree angeordnet und alles hieß mit denselben Straßennamen. Ja. Also die Kreuze, alles in denselben Straßen. Das ist bei mir, genau. Ja. Und dann wollte ich halt gucken, indem ich da durchfahre, ob ich die Hausnummer draußen sehe, damit ich gleich weiß, wo ich hin muss. So, und ob ich das Firmenlogo sehe. Wollte ich gerade sagen, das Firmenlogo. Und bin lang gefahren und hab's aber... Doch, ich habe ein Straßenschild gesehen, da stand unten die Nummer dann drauf. Da konnte ich ranzoomen und da habe ich gedacht, ah, alles klar, da muss es sein. Ja, stimmt. Ne? Also ich finde, es schon hat auch seine Vorteile. Und als ich hinkam, wusste ich dann sofort... Wo es lang geht. Wo man sein muss. Ich habe es alles schon gesehen, es ist mir vertraut. Genau, stimmt, dafür war ich noch. Ja, okay, ich meine, die ganzen Fahrten, wo ich jetzt immer durch Berlin muss, habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt meinen Arbeitgeber, sage ich mal. Und ansonsten gar keine schlechte Idee, um zu gucken, wie man da hinkommt. Oder wo es genau ist, damit man... Obwohl, man könnte auch einfach was früher losfahren. Ja, und dann mehr Zeit einplanen zum Suchen. Ich finde es auch zur Wohnungssuche sehr interessant, weil du kannst das Umfeld angucken, weil manchmal sieht man schon am Umfeld auch, ob man da vielleicht nicht hin will. Ich stelle mir das gerade so eine Frankfurter Allee vor, wenn da mal irgendwelche Punks vorbeilaufen, ah nee, da will ich dann doch nicht hin oder so. Nee, aber wenn sie einen Laden gesucht haben. Irgendwie lauter, gut, bei der Wohnungssuche, da fährt man dann sowieso ja vorbei und guckt sich das an. Ja. Aber man kann halt viel von zu Hause machen. Einkaufen geht man ja auch nicht mehr, indem man sich vor die Tür bewegt. Ach so? Nee, macht doch übers Internet alles. Bananen kauft man bei Amazon. Sie haben 3 gelbe Bananen gewählt. Genau. Was machst du noch so virtuell? Virtuell? Online? Offline? Alles. Ich überlege mal, ob ich das weitermache, weil jetzt, wo ich weiß, dass auch die Geschäftspartner sehen können. Nee, es ist ja Blödsinn. Also ich meine, wenn ich gezielt nach der Information suche... Ja, findest du so. Ja, das wäre, als würde ich zu meinem Geschäftspartner, würde ich vor der Firma warten und würde ihm hinterherfahren. Ja. Dann würde ich auch private Sachen sehen, die mich vielleicht eigentlich gar nicht interessieren, wo ich sage, oh Gott, der hat sogar ein Privatleben. Der ist ja nicht den ganzen Tag auf Arbeit. Ach nee. Ja. Doch, bei meinem Chef könnte ich es schon fast sagen. Nee, Chef nicht, aber... Ja, das gehört in unsere Ach Zeit. So, die Probleme hatten wir halt vor 20 Jahren noch nicht. Ja. Und da werden wir uns auch dran gewöhnen müssen. Ne? Und wer Fotos von sich besoffen ins Netz stellt, selbst schuld. Der muss damit rechnen, dass die gefunden werden. Oder so, ja. Eigentlich sollte man es viel positiver nutzen, das Internet. Das sollte zeigen, man kann es als Eigenwerbung ja auch benutzen, wenn man Informationen über sich im Internet hat. Ja. Ne? Indem man sagt, hier, guck, was ich mache. Ich bin da aktiv, ich interessiere mich für das, was mein berufliches Feld mit touchiert. Ja. Also man kann es ja auch durchaus positiv nutzen. Oder um seine Hobbys zu optimieren, sage ich mal. Seine Hobbys optimieren? Na, sagen wir mal, irgendjemand will sich hier Eishockey spielen oder so und findest keinen richtigen Platz oder brauchst noch mehr Mitspieler oder so und dann Kannst du auf die Art und Weise zumindest sag ich mal. Aufmerksamkeit erzeugen. Oder, ja, genau. Oder neue Kontakte knüpfen. Oder neu, also das Internet hat natürlich auch seine Vorteile, ja. Ja, richtig. Und ich glaube, die überwiegen. Ich glaube auch. Das heißt so als Speichern. Ja, zumindest habe ich mit einigen Leuten mehr Kontakt Als ohne als Internet. offline, Ja, ja, ich ja. Ich habe zum finde. Beispiel super Freunde von übers Internet, ne? Vielleicht mal. Ich Also. habe letztes Jahr Silvester in Bamberg gefeiert, die hätte ich offline nie kennengelernt. Es gibt halt mehr möglich, es gibt die Möglichkeit, viel größere Distanzen zu überwinden. Ne? Das war ja vor 100 Jahren auch noch nicht denkbar, dass du jemanden aus deinem Nachbardorf Oh, kennenlernst. ich glaube, die in der Wüste mit ihren Rauchzeichen, die sind schon noch nicht weit gekommen. Ja, wahrscheinlich. Nee, also ich Ja, finde, du hast schon manche recht. übertreiben auch so ein bisschen mit den privaten Ja. Informationen, die dann so. Also, ja, in welchem Gerade Sinne im jetzt? Film. Nee, die dann so. Alles veröffentlichen, Ich oder? lösche meine. Nee, da wo schon so bei Kleinigkeiten losgeht, wie Hilfe der Browser, der kann möglicherweise meine Suchanfragen speichern oder Ja. so und sendet die irgendwo hin. Ja. Ja, meine Güte. Dann, was sollen sie damit? Ja, sollen sie machen. Ja. Und ich bin nun nicht so, Wobei so ja, glaube ich, dadurch. extrem super wichtig, dass ich hier Wollte irgendwie gerade sagen, einer großes von Geheim. Milliarden. Ja, es darf keiner darf die kleinste Information von mir haben, weil Genau, was ein sonst. Datenbett rüberkommt, denn. Ja, nee, finde ich übertrieben. Also, Zählt das vielleicht auch mit zur Angst? Paranoid oder so? das würde ich schon fast sagen. Und da sage ich nur, du bist so ein kleines Licht. Weißt du, Ja. es interessiert niemanden, wer du bist. Weißt du, es Wollte interessiert gerade sagen, keinen. wenn du bei Saturn einkaufen gehst oder so, oder Mediamarkt oder wo auch immer und die tun nicht Video Das sind Leute, die mit aufzeichnen dem oder so. Besen hinter sich herrennen und die Spuren wegfegen Ja. im Schnee. Ich Ja, bin hier nie lang gegangen. aber ich meine, selbst wenn sie da Verbrecher suchen oder so, ich meine, dann spult sie vorher, bist du weg. Ja, und nee, das interessiert doch keinen. Und in so einen Leuten empfehle ich immer, mach einfach nicht, wozu du nicht stehst. Ja. Da kann nichts passieren. Wollte ich gerade sagen. Sollen sie auch ruhig speichern. Ich meine, man hat ja auch große Vorteile von. Du meinst, ich krieg jetzt keine Werbung mehr für Damenrasierer oder Sowas von, also das ist wieder, da freue ich mich sogar drüber, dass ich endlich die Werbung bekomme, die mich interessiert so? und nicht die Werbung, die mich nicht interessiert. Ich meine, okay, das mit dem Damenrasierer ist jetzt ein bisschen blöd gewählt, aber ich sag mal, dir bleibt dadurch, denke ich mal, auch eine Stange an Produkten weg. Sag ich mal, wenn du mal Geschenke für Damen oder so suchst. Nee, Wenn wieso? jetzt nur Dann noch Herrenwerbung finde ich es ja kriegst oder immer, so. ja, dann finde ich es ja immer noch, wenn ich so konkret suche. Na, du Aber weißt ja, aber ja, aber ich meine, es gibt auch Produkte, die werden nicht so groß beworben und dann gibt es dann ist ja wahrscheinlich. Werbung eigentlich schon immer scheiße. Wieso ist die Scheiße? Sag ich ja nicht. Ich meine, wenn ich Ne? jetzt am Tag fünfmal auf einem Sender die gleiche Werbung sehe, dann nervt mich jetzt auch irgendwann, Ja, im Fernsehen ist es so, da kriegst du Werbung für Sachen, die dich nicht interessieren. oder? Ja. Und das sollte im Internet eigentlich nicht passieren. Also ich möchte im Internet schon die Werbung, also mit der Nee, Werbung, mit ich der ich möchte. zugeballert werde, ohne dass ich sie anfordere, die meine ich. Die sollte dann schon wenigstens in dem Bereich sein, was mich interessiert. Weiß Denn ich wenn nicht. ich einen Damenrasierer suche, Ja, okay, dann finde ich die wahrscheinlich auch. Ich dann meine, bist du ich, ja, dem aber schon. ich sag mal, es gibt ja wahrscheinlich so Produktstangen oder so, wo die finanziellen Mittel für große Werbung nicht da ist und dann geht die Ach vielleicht auch mal was so, Praktisches, was nicht okay, weit dann gib mir auch bleibt. mal was flöten, was Ja. mich interessieren würde. Ja. Ja gut, Könnte, müsste, aber ja, ich meine, okay, du, da wird da es habe ich schon wahrscheinlich eine sowieso. Suchmaschine, da finde ich so schnell Ja, alles. wenn du weißt, wonach du suchst. Ja. Ja. Ja, aber was ist. Ich Kennst du weiß das Produkt nicht, was sie dir dann bewerben, was dir jetzt, sag ich mal, es. Nee, weggefiltert deswegen wird? sucht man ja bei, wenn man sucht, sucht man nach einem Nach Bedürfnis. Darmgeschenken. Nee, Ach man so. sucht nach einem Bedürfnis. Genau, Darmgeschenke zum Beispiel. Ja. Ja. Und ein guter Suchmaschinenoptimierer optimiert ja deine Webseite auch immer so, dass du nach Bedürfnissen gefunden Ach wirst. so. Die schlechten Suchmaschinenoptimierer, kleines Insiderwissen, Ja. ja. Die schlechten Suchmaschinenoptimierer, die optimieren dir deine Webseite auf deinen Firmennamen. Ach so. Ne? Was natürlich totaler Kokolores ist, Ja. weil wenn ich die Firma kenne, dann natürlich suche, dann brauche ich sie nicht suchen. Richtig. Ne? So, also daran erkennt ihr übrigens einen schlechten und einen guten Suchmaschinenoptimierer. Das ist jetzt gut, wenn ich Werbung für Darmrasierer kriege. Nein, nein, nein. Aber wie gesagt, ein guter Suchmaschinenoptimierer würde ja nach dem Bedürfnis. Ja. Ich brauche keinen. Dann, gut, haben wir das ja auch geklärt. Ja. Und bevor Sonst. wir das auch noch vertiefen, wir sind ja so ein Richtig, genau. bisschen abgerutscht von unserem eigentlichen Thema. Ein bisschen ist gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das nächste Mal mal reden, was über. Im Prinzip können wir das dann nochmal kurz anreißen. Ja, Und wenn sie was zu erzählen hat. so, Fazit, also Ja, genau. Also würdest du mit deiner privaten Identität weiterhin soziale Netzwerke nutzen? Ja. Also, sagen wir so, wir sind ja, wir machen das mal nicht schwarz-weiß, sondern unter welchen Bedingungen oder in welcher, auf welche Art und Weise würdest du soziale... Also, unter dem Nickname, dann doch. Nickname, ja. Lieber, ja. Wenn ich so extrem wählen müsste, schwarz-weiß, dann ja. Also doch, dann eher dann anonym. Dann eher anonym, ja. Ich denke, dann spricht sich viel über Freunde. Finde ich auch, dass das der bessere Weg ist, weil du letztendlich ja dann deinen Freundeskreis darauf anstoßen kannst und sagen, pass auf, hier, ich bin auf der Plattform genau, unter dem Namen. Genau, also habe ich sozusagen noch die Gewalt in der Hand zu bestimmen, wer... Leider beißt sich das ja mit deutschem Recht, weil, wie gesagt, es besteht eine Impressumspflicht. Das heißt... Ja, bei Webseiten, bei Twitter, ich weiß nicht. Bei Twitter auch. Es macht nur keiner. Ja, und warum passiert da nichts? Weil es zu viele sind. Ja, nee, weil du kannst natürlich erst angegangen werden, wenn du das Recht eines anderen verletzt. Na, das ist also Identität vortäuschen oder wie? Eine andere. Nee. Also, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich meine, solange ich nichts Strafrechtliches mache, ich meine, ich kann ja... Rein rechtlich müsste Twitter ein Impressum haben. Punkt. Ja, Twitter an sich, aber ich doch nicht. Nee, du auch, weil du veröffentlicht wirst. Wenn du was publizierst, musst du es mit deinem Namen tun. Es gibt auch Ausnahmeregelungen, oder? Ich weiß es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Klar, du musst jetzt nicht, wenn du dich irgendwo auf den Platz stellst und eine Rede hältst, musst du dir kein Schild umhängen, wer du bist. Ja. Aber du musst, dann kommt die Polizei und fragt dich. Wenn du Druckdokumente publizierst, wenn du ein Geschäft hast. Mache ich ja nicht. Selbst ein Geschäft muss ein Impressum haben. Ja, klar. Und das in Form eines, das sieht man bei Aldi-Märkten zum Beispiel, das ist ein kleines Schild in der Ecke, ja, wo der Inhaber mit kompletter Anschrift dran steht. Twitter, Impressum. Na klar, muss nicht jemand zur Verfügung stehen, dem der Laden gehört, falls irgendwas passiert, falls er brennt oder falls falls irgendein Schaden entsteht oder so. Da muss ja irgendjemand greifbar sein. Muss man das bei Twitter? Ich weiß nicht. Welches Recht gilt denn überhaupt für uns? Das amerikanische Recht, weil das ist eine amerikanische Plattform. Also Blog, ich habe mich da mal so ein bisschen erkundigt, weil man kann natürlich, wenn man anonym zum Beispiel bloggt, kann man viel schönere Sachen machen. Das heißt, man könnte eine Geschichte erzählen, man könnte sich eine Figur ausdenken und könnte damit wirklich gute Unterhaltung liefern. Ja. Ne? Die Sache ist die, wenn du in Deutsch bloggst, auch wenn du eine englische Plattform nimmst, ist deine Zielgruppe eben die Deutsche. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist dann auch, wie gesagt, rechtlich sollte man sich da wahrscheinlich eher anwaltlichen Rat einholen, aber ich glaube, dann gilt für dich auch deutsches Recht. Und zwar, Impressumspflicht für Webseiten ist im deutschen Recht im § 5 des Telemediengesetzes bla bla bla festgehalten. Ja, es ist halt Rechtskram, es ist so viel. Also hier, es geht darum, Impressumspflicht besteht bei Telemedien. Ne? Und ein Telemedium ist halt eine Webseite, eine Homepage. Ja. Und also Telemediengesetz, muss man sich mal angucken. Ich empfehle dazu einfach mal selber zu googeln, Twitter und Impressum. Und dann findet man da schon gute Informationen. Ja. Und wenn man sich jetzt mal tiefer in die Thematik einsteigen möchte. Ja, also zählt für mich jetzt deutsches Recht als klar, wenn du ein deutsches Publikum ansprichst, wenn du ein deutsches Publikum ansprichst, wenn deine Zielgruppe die deutsche ist, dann gilt natürlich auch für dich das Recht da. Wenn ich. Wenn ich Mischmasch bin? Da gibt es ja auch, ich kenne viele Leute, die Twitter mal auf Englisch und mal auf Deutsch. Ja, also man sagt zwar, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das richtig, aber ich glaube, das ist definitiv noch Grauzone. Ja. Das ist definitiv noch Grauzone. Okay. Wir wissen es nicht genau, also... Ja, also, wie gesagt, man muss ja leider, also Blog muss man mit Impressum führen. Ich mache es nur, weil man es muss, sonst würde ich es halt auch weglassen, sonst würde ich das halt auch anonym machen. Also das wieder. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich halt auch eher die Informationen anonym veröffentlichen, würde aber den Leuten, wo ich meine, die sollen es haben, das kann durchaus auch im geschäftlichen Bereich sein, dass ich sage, okay, pass auf, um euch zu zeigen, dass ich mich in dem Bereich gut auskenne. Hier, das sind meine Podcasts, die ich mache, so als Beispiel, als Referenzen. Ne? Würde ich natürlich dann auch Geschäftspartner diese Informationen geben. Jetzt muss ich damit leben, dass die Information so zu finden ist. Und ist halt so. Ja. Und ich hoffe, dass meine Geschäftspartner sich nicht erschrecken, dass ich eine private Seite habe. Ich bin beruflich auch ganz gut, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, kann man denn nicht mit dem Impressum dann noch viel Mist bauen, sag ich mal? Was denn? Also mit man kann siehst du, wir könnten vielleicht nochmal klären, was da drin stehen muss in einem Impressum. Also da würde ich jetzt mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sagen, informiert euch mal selber. Achso, ich sehe schon, ja. Als kleinen Tipp, eine Visitenkarte ist auch ein Impressum. Und für eine Visitenkarte gelten dieselben rechtlichen Linien wie für ein Impressum. Mhm. Aber die sind mal automatisch schon erledigt. Ja. Ganz, ganz wichtig ist beim Impressum, der Vorname muss ausgeschrieben sein. Nein. Ja. Es gibt viele Unternehmer, die halt nur dann hinschreiben, M. Müller. Ja. Und weißt du warum? Ja. Weil das Unternehmen meist auf den Namen der Frau angemeldet ist. Ja. Und wenn ein Bauunternehmen Marianne Müller da steht, ist das schon ein bisschen doof. Nur weil es eine Frau? Ja, so denken wir, aber. Ja, okay, gut, gefällt. Denk mal, in der Baubranche eine Frau. Ne? Also das ist zumindest der Grund. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich habe schon mit auch für Unternehmer gearbeitet, wo es halt wirklich so war, dass die Frau das Unternehmen hatte. Hm. Ja. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er als Unternehmer mal irgendwie aus Versehen daneben gelangt und, und kann halt kein Unternehmen mehr eröffnen, weil sie ihm das Geld sofort wegfinden würden. Oder wenn das Bauchef von Frau Müller, sage ich mal, gute Kritiken hatte, ich meine. Ja, aber letztendlich, das ist so als kleine Information, die man, der Vorname muss definitiv ausgeschrieben sein. Hm. Ich hatte auch schon Anwaltsschreiben auf dem Tisch liegen von Kunden, also die Kunden bekommen haben, wo halt aufgrund der Impressumspflicht, die nicht eingehalten war, und da fehlt halt nur eine kleine Information, dann gleich Unterlassungsschreiben vom Wettbewerb kam. Wow. Ja. Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber ein sehr grauer. Sehr grau, ja. Na, okay. Gut, dann haben wir die Thematik durchgekauft. Unseren Soll erfüllt. Ja. Über eine Stunde, glaube ich, ne? Ja, knapp eine Stunde. Ja. Siehst du, es gab keinen Grund zur Sorge. Nee. Und wenn nächste Woche Marien dabei ist, nächste Woche beim nächsten Themenpodcast, dann werden wir in die Zuhörerrolle wieder rutschen. Ja. Siehst du, das ist jetzt zum Beispiel auch, jetzt haben wir was gesagt, das ist im Prinzip ja schon beinahe Lästern. Und Marien wird es bestimmt hören. Meinst du? Darauf wird die achten. Ich glaube eher, sie wird darauf achten, dass er hier nicht so rumklopft. Und genau, die hat gar nicht gehört, was wir gesagt haben, die hat nur gehört, ob wir klopfen. Ja, genau. Und na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bestimmt. War schön, dass du dabei warst. Ja, ich habe mich gefreut. Auch wenn du hier anonym bleiben wolltest. Und dann hören wir uns im kommenden Podcast wieder. Und ja, ich sage bis dann, macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss.